Deutschlandfunk, Freistil. Wegwerfgesellschaft. So beschimpfen wir uns selbst. Wir fabrizieren Müll, lassen die Abfallberge in den Himmel wachsen, verschwenden Rohstoffe und Ressourcen. Andererseits wird nirgendwo sonst so pflichtbewusst der ganze Müll getrennt, in gelbe Säcke und grüne Tonnen sortiert und irgendwie recycelt. Da wird der Jäger und Sammler in uns wach. Denn kaum einer wirft gerne endgültig etwas weg. Die Menschen lieben Flohmärkte, schwelgen in gesammelten Erinnerungen, bauen einerseits Denkmäler, man verzeichnet andererseits aber auch einen Trend zu anonymen Bestattungen. Weil das kostspielige und platzraubende Errichten von Gräbern vielleicht nicht mehr zeitgemäß erscheint. Im Suchen und Finden, im Zusammentragen und Ordnen der Dinge, so heißt es, entdeckt der Mensch stets auch neue Seiten der Welt. Ex und Hop. Vom Sammeln, Verwerten und Wegwerfen heißt das nun folgende Feature von Wolf Eismann. Yeah, we want to make the Coca-Cola bottle be the star of the movie. Im Sommer 1960 gelang einem gewissen Andy Warhol der künstlerische Durchbruch. Er hatte zwei Coca-Cola-Flaschen gemalt, ungefähr 1,80 hoch. Warhol entdeckte den Siebdruck für seine Arbeit und produzierte schließlich nach dem Prinzip der Wiederholung reihenweise Serien mit Alltagsallerlei aus Mamis Küche. Von der Konservendose mit Campbells Tomatensuppe bis zu Martinsons Kaffeebüchse, von der Rabattmarke bis zur Dollarnote. Es war die Industrialisierung des schöpferischen Prozesses. Andy Warhol mit seiner Art, Dinge darzustellen, hat ein bisschen was gelernt von Coca-Cola, wie sich eine Marke darstellt, mit einer typischen Flaschenform. Martin Kruczynski, Geschäftsführer der Werbeagentur McCann Erickson, betreute 17 Jahre lang das Produkt Coca-Cola für Deutschland. Ihn hat ja nicht der braune Saft in der Flasche inspiriert und der Geschmack dieses Produkts und die Kohlensäure und der Zucker oder irgendwas. So, ihn hat inspiriert der emotionale Teil einer Marke. Everybody gets ideas from everybody. Yeah. Warhols Credo, das Abbild einer Coca-Cola-Flasche, kann letztlich genauso sexy sein wie das Abbild von Marilyn Monroe. So erklärte er das Kunstwerk zum Konsumgut, das Konsumgut zum Superstar und erhob den Konsum zur Religion. Das Produkt wird verpackt und vermarktet. Wir durchstreifen die Stadt und ihre Warenhäuser und konsumieren, was wir finden. Achtlos. Ebenso achtlos landet der Rest auf dem Müll. Ach, wie mich das aufregt! Ach, wie mich das aufregt! Ach, ich kann es nicht sehen, wo was steht. Ich muss es haben, haben, haben, haben, haben, haben, haben. Ach, und was ich mause, kaum hab ich zu Hause, ist mein Kopf vollkommen leer. Ich bin gar nicht sinnlich mehr. Und ich schmeiß den ganzen Dreck weg, weg, weg, weg, weg. Wegwerfgesellschaft, also diesen Begriff würde ich jetzt so nicht, wie soll man sagen, vor allen Dingen, wenn man die Situation in Deutschland vergleicht mit der Situation wie beispielsweise in Italien oder Großbritannien, wo, was Recycling angeht, kaum was bewegt worden ist in den letzten Jahren. Also da hat sich sicherlich schon einiges getan. Als Folge unseres ständig wachsenden Konsums werden die Müllberge täglich höher. Gibt es einen Unterschied zwischen einer leeren Verpackung und dem ausgedienten Videorekorder, dem abgenagten Hähnchenschenkel und einem kaputten Auto? Dem Klecks Senf am Rand eines Tellers und dem ausgedienten Brennstab eines Atomreaktors? Die Menschheit hat immer Müll produziert. Ob es die abgenagten Knochen vom Verzehr getöteter Tiere waren oder die stinkenden Senkgruben des Mittelalters. Die rasante Anhäufung von Müll aber begann erst mit der industriellen Revolution. Müll ist per Definition nutzloses Material. Dabei wird allerdings nicht berücksichtigt, dass selbst ein Klecks Senf nützlich sein kann, wenn auch nicht für seinen Besitzer. Er wird zum Müll, nicht weil er nutzlos ist, sondern weil sein Besitzer ihn nicht mehr nutzt. Ja, Abfall ist ja eigentlich alles das, was bei irgendeinem Produktionsvorgang abfällt. Insofern ist es ja nicht automatisch dann schon Müll. Man könnte sagen, Müll ist das, was einfach nicht mehr weiterverwertet werden kann. Ne? Aber die Begrifflichkeiten haben sich so ein bisschen abgeschliffen. Also das Abfall ist auch verwertbarer Abfall. Ne? Und da müssen wir uns immer überlegen, was kann man alles noch verwerten, was kann man weiterverwenden. Dr. Hartmut Hoffmann vom Bundesarbeitskreis Abfall des BUND, dem Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland. Wir kriegen also unsere Milch und Quark, Joghurt und Käse immer vom Bauern geliefert, einmal in der Woche. Da haben wir also praktisch auch unsere eigenen Gefäße, die wir also schon seit vielen, vielen Jahren immer wieder selbst spülen, sauber zurückgeben. Der Bauer füllt die da mit seiner Biomilch, mit Bioquark und Joghurt und bringt sie uns dann runter in die Stadt. Und auf die Weise sparen wir natürlich auch eine ganze Menge Verpackungsmaterial. Der Begriff Haushaltsmüll ist im Großen und Ganzen ein Mythos. Tatsächlich handelt es sich hier vielmehr um versteckten Industriemüll, der zu 90% unnötig, wenngleich bei den gegenwärtigen Methoden von Herstellung, Verpackung und Transport unvermeidbar ist. Seit langer Zeit fordern Umweltschützer den verstärkten Einsatz von Mehrwegsystemen, ohne Erfolg. Die Einwegflaschen und die Dosen, als die aufkamen, das war in den 60er Jahren, als wir in Deutschland noch einen Arbeitskräftemangel haben. Da wollte man die Arbeitsplätze wegrationalisieren. Das ist ja dann auch gelungen. Der Handel konnte mit sehr viel weniger Arbeitskräften die Versorgung der Bevölkerung auch sicherstellen. Aber heutzutage passt Einweg nicht mehr in die arbeitsmarktpolitische Landschaft. Wir wissen aus Statistiken, dass wenn die Mehrwegsysteme den Bach runtergehen würden in Deutschland, dass ungefähr 150.000 Arbeitsplätze bedroht sind. Was ist los mit dir, mein Schatz? Aha. Geht es immer nur bergab? Aha. Geht nur das, was du verstehst? Aha. Aha, aha, aha. Ja. So, so, du denkst, es ist zu spät? Aha. Und du meinst, dass nichts mehr geht? Aha. Und die Sonne wandert schnell? Aha. After all it's said and done, it was right for you to run. Das Ausmaß der Müllerzeugung steigt mit dem Einkommen der Länder und Städte. Je mehr du hast, umso mehr rangierst du aus. Früher schöpfte der Milchmann die Milch literweise aus einem großen Bottich in die mitgebrachte Kanne. Der Gemüsehändler packte Kartoffeln, Kohl und Bananen in das Einkaufsnetz. Marmeladengläser wurden ausgewaschen und fürs nächste Jahr aufgehoben. Heute herrscht der Fluch des Plastiks. Der Konsument muss sich durch doppelt so viele Verpackungen schlagen wie früher, bevor er das eigentliche Objekt seiner Begierde in Händen hält. Besser wäre es in der Tat, auf alle überflüssigen Verpackungen zu verzichten. Diese Möglichkeit aber behagt Handel und Industrie überhaupt nicht. Deshalb suchte man ein Schlupfloch, das den ökologischen Schein wahren sollte, ein Verpackungsverbot aber umging. 1990 wurde bundesweit das duale System eingerichtet. Seither werden alle Verpackungen mit einem sogenannten grünen Punkt im sogenannten gelben Sack gesammelt. Dr. Hartmut Hoffmann vom Bundesarbeitskreis Abfall erinnert sich. Als das duale System eingeführt wurde, hatte es große Schwierigkeiten, weil die Leute, die dieses duale System aufgebaut hatten, von Abfall meistens nicht sehr viel Ahnung hatten. Die hatten mehr Ahnung von Marketing und von solchen Fragen. Ich muss vorausschicken, es gab ja schon einiges an Abfalltrennung, was die Sammlung von Altpapier, von Glas angeht. Aber auch beispielsweise Altmetall wurde schon gesammelt, auch Biomüll. Das fing ja damals Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre überall schon an. Also das, was an getrennter Sammlung auf den Weg gebracht wurde und was ja auch wirklich zu einer erheblichen Entlastung der Müllverbrennungsanlagen und der Mülldeponien geführt hat, das ist teilweise schon in Gang gesetzt worden, bevor das duale System aufgebaut wurde. Also da hat sich das duale System teilweise schon auf das verlassen können, was andere vor ihm geleistet haben. Von Umweltschützern wurde dieses als Recycling angepriesene System von Anfang an kritisiert. Einwegprodukte, so hieß es, würden damit einen Heiligenschein bekommen. Das grundsätzliche Vermeiden von Müll sei in den Hintergrund getreten und das schlechte Gewissen mit den diversen Containern in der Küche restlos beruhigt. In die gelben Säcke wandert fast alles, was die Verpackungsindustrie zu bieten hat. 1998 waren das zum Beispiel 375.000 Tonnen Dosen aus Weißblech, 43.000 Tonnen Aluminium, 345.000 Tonnen Verbundstoffe, 600.000 Tonnen reine und Mischkunststoffe sowie sonstige Abfälle, die gar nicht in den Sack gehören. Sortieranlagen trennen die Metalle, pusten Folien aus dem Gemisch und greifen Flaschen. Dennoch stehen hinter jeder Anlage bis zu 10 Mitarbeiter, die mühsam per Hand nachsortieren müssen. Mit dem dualen System kann nicht erreicht werden, dass sich in der Verpackung grundsätzlich einiges ändert. Wir haben es an der ganzen Diskussion um das Einwegpfand für Getränkeverpackungen gesehen, was also so vereinfacht Dosenpfand genannt wurde. Es geht aber ja nicht nur um Dosen, es geht ja auch um Einwegflaschen aus Glas, aus Kunststoff. Und alle diese Einwegverpackungen für Getränke sollten ja mit einer Steuer belegt werden, beziehungsweise dann mit einem Pfand belegt werden, nach den Vorschlägen von Minister Trittin und man darf auch sagen, nach den Vorschlägen von Frau Merkel und Herrn Töpfer, die ja vorher Umweltminister waren und Herr Töpfer hat sie aufgenommen, Frau Merkel hat es bei der Novellierung auch nicht rausgenommen aus dem Verordnungsentwurf. Es ist also geltendes Recht und es ist also jetzt schon erschreckend anzusehen, dass bestimmte Lobbys dagegen protestieren und dagegen polemisieren, also teilweise mit lächerlichen Argumenten. Minister Trittin wollte die bisherige Regelung, die also aus der Töpfer- und Merkel-Ära stammt, verbessern. Das hat er nicht durchgekriegt. Und jetzt müsste er eigentlich die alte Regelung, die geltendes Recht ist, umsetzen. Und da zögert er also immer noch. Ich kann das schon nachvollziehen, dass er da zögert. Denn er kann sich damit eine ganze Menge Feinde machen. Und Feinde hat er Trittin ja genug. Ne? Dass in unserem Land, ja, ist eigentlich eine Lobbykratie sind, viel stärker als eine Demokratie. Das lässt sich am Beispiel duales System sehr schön zeigen, wie diese Lobbys verschiedene Politiker unter Druck gesetzt haben, zu sagen, das wollt ihr doch wohl nicht, oder? Und die eingeknickt haben und jeden Quatsch nachgeplappert haben, der ihnen von den Lobbys davor gebetet worden ist. Sämtliche Bürger könnten letztlich Einfluss auf die weitere gesellschaftliche Entwicklung nehmen, durch ihr Verhalten beispielsweise, denn sie sind Konsumenten und Produzenten zugleich. Die Abfälle entstehen ja meistens im Kopf und hier, meine ich, ist eine gewisse Gedankenträgheit auch festzustellen, dass also manches an Abfall entsteht, wenn man sich sagt, na ja, Gott, das bisschen, ne? Die von ihnen gewählten Politiker wiederum trachten vor allem danach, immer wieder neu gewählt zu werden. So bleibt ihnen wenig Spielraum zum Regieren und schon gar keine Gelegenheit, um Entscheidungen mit langfristiger Wirkung zu treffen. Der Politiker muss dem Volk aufs Maul schauen, wie man so schön sagt, um seinen Posten zu behalten. So zeigt sich unsere hochgelobte Demokratie basierend auf Abstimmung und Konsens im Kompromiss letztlich als Quelle der Mittelmäßigkeit. Während die eigentliche Macht von der freien Marktwirtschaft ausgeübt wird, beschränkt sich die Politik auf die Verwaltung des sozialen Gefüges. Natürlich immer darauf bedacht, keine unpopulären Entscheidungen zu treffen. Wir, das Volk, die eifrigen Deutschen, bewahren die Ruhe, zeigen durchaus Betroffenheit, wünschen uns ein gutes Gewissen, schützen plötzlich die Umwelt und entwickeln uns dabei zu wahren Weltmeistern der Mülltrennung. Charlie Chaplin's Shoe. Von Picassos kam, von der Gabo eine Brille und von der Manro einen Schwamm. Von Louis das weiße Tuch, das die Trompete hält. Und von Eddie die Pistole, mit der er Gangster fällt. Von der Gitarre eine Seite, die Elvis schlug. Und den Verschluss der Bluse, die Lolo trug. Von Ricky Nelson eine Pfeife, von Sterling Moss den Führerschein und von Eddie die Pistole. Das Sammeln und Sortieren der Dinge, ist es eine Sucht, eine Leidenschaft, ein innerer Zwang, sich abzuwenden vom Schmutzigen, Unordentlichen hin zu Eigenschaften von Sauberkeit und Ordnung? Weiß ich, womit du dich beschäftigst, so weiß ich, was aus dir werden kann. Johann Wolfgang von Goethe. Jede Platte, jede CD, auch jede Musikkassettenüberspielung, die ich gemacht habe, ist festgehalten. Da gibt es also sozusagen eine Art Protokoll drüber. Das heißt, ich schreibe es auf, was das für eine Platte ist. Sie kriegt eine Nummer, wann chronologisch ich sie eben angeschafft habe. Ich also sie auch, sie in meinen Besitz gekommen ist. Ich auch vielleicht manchmal sogar diese Musik zum ersten Mal gehört habe. Sie hat dann eine Nummer. Und aufgrund dieser Nummer weiß ich dann, was das für eine Platte ist. Dieter Kroll sammelt Schallplatten. Schon als vierjähriger Knirps hatte er Prokofjews musikalische Erzählung »Peter und der Wolf« über alles geliebt. Sein Vater brachte eines Tages die Platte mit nach Haus. Eine 25 cm EP, wie man das damals nannte, Deutsche Grammophon. Gesprochen von Matthias Wiemann, eingespielt mit den Berliner Philharmonikern unter Dirigent Fritz Lehmann. Inzwischen ist Dieter Kroll 47 Jahre alt, verheiratet und dreifacher Familienvater. Die Platte ist heute noch in seinem Besitz. Wir haben auch als Kinder Märchenschallplatten gehört, die ich auch alle noch habe, mit Eduard Marx als Märchenonkel. Schneewittchen war also ein Horrorszenario nahezu, wo meinem besten Freund und mir die Haare zu Berge standen, wenn die böse Stiefmutter in den Spiegel schaute und grässlich gröhlte. Als der Spiegel aber sprach... Da lief ihr alles Blut zum Herzen. Nun will ich etwas aussinnen, das dich zugrunde richten soll. Und mit allen Hexenkünsten, die sie verstand, machte sie einen giftigen, giftigen Apfel. Also fast alle Kinderspielzeuge, die gibt's nicht mehr. Die sind irgendwie weggegeben, weggeworfen, kaputt gegangen. Aber die Schallplatten haben merkwürdigerweise fast alle überlebt. Also ich habe die Musik geliebt eigentlich. Damit hängt es zusammen. Da gab es eine wichtige Aufnahme von Toscanini, der Puccinis La Bohème dirigiert. Eine Aufnahme, die ich auch immer noch natürlich von damals besitze. Und ich habe in dieser Zeit mich als Kind sehr, sehr unwohl gefühlt. Ich war sehr unglücklich. Ich war furchtbar dick. Ich war sehr einsam. Ich war ein Ekelpaket. Keiner wollte mit mir zu tun haben. Und dann habe ich mich in diese Welt hinein gesteigert, die sich mir in dieser Musik und in dieser Geschichte offenbarte. Alles habe ich durchlitten. Ich war nicht nur der Tenor, ich war auch der Sopran. Also ich selber habe es durchlitten, was da die schwindsüchtige Mimi, dass sie dann sterben muss und dass sie eine unglückliche Liebe hat und so. Also emotional hat es mich total aufgewühlt. Wenn ein Kind allein gelassen wird, womöglich in der Dunkelheit, dann sucht es in der Regel ängstlich nach einem Gegenstand, an dem es sich festhalten kann. Auf diese Weise werden Gegenstände, die in den Augen des Betrachters beseelt sind, zu magischen Objekten, die helfen sollen, Ängste, Unsicherheiten oder das Gefühl der Verletzlichkeit zu besänftigen. Ähnlich wie heilige Reliquien bei religiösen Menschen, Amulette und Fetische bei Naturvölkern. In der Südsee ist es die Idee des Mana, das in bestimmten Dingen gegenwärtig ist und ihnen Macht und außergewöhnliche Kräfte verleiht, um Krankheiten zu heilen, Böses abzuwenden. Viele afrikanische Stammesgruppen, auch nordamerikanische Indianer, haben ähnliche Vorstellungen von einer geheimnisvollen, aber höchst effektiven Lebenskraft aus der Welt des Magischen und Wunderbaren, manchmal von heilender Wirkung, manchmal gefährlich, stets aber faszinierend. Wirksam ist nur der Glaube an sie. Ich weiß zum Beispiel, als ich wirklich richtig anfing, Schallplatten zu sammeln, das war 1967, da war ich 13 Jahre alt. Da werde ich es nie vergessen, was es für ein Gefühl war, so eine neue Schallplatte aus der Versiegelung zu nehmen, die zu öffnen, diesen Geruch wahrzunehmen. Das ist ein Geruch, der mich seinerzeit, wie soll ich sagen, mit Glück, es ist ein Proustscher Moment gewesen, mit Glück erfüllt hat und den ich heute sehr vermisse. Aber ich trotzdem immer noch die Erinnerung habe daran, wie das war. Das Sammeln und Sortieren an sich, ob Vinyl oder Joghurtbecher, das ist letztlich egal, bietet eine Möglichkeit, all die bedrückenden Anforderungen des Alltags zu verdrängen, tiefer liegende Zweifel und Unentschiedenheiten zu tarnen, auf einer anderen, greifbareren Ebene in den Griff zu bekommen. Mit diesem Punkt, so sagt man sich auf einmal beruhigt und fest entschlossen, werde ich mich noch näher beschäftigen und findet Selbstbestätigung mittels Beschäftigungstherapie. Also es ist tatsächlich so, dass ich am Anfang meiner Sammelkarriere Protokoll geführt habe. Und da habe ich tatsächlich aufgeschrieben, immer die Zeiten und was ich gespielt habe. Es gibt so ein Heft von 1969, da steht das drin an dem Tag, was ich alles gehört habe und wie viele Stunden das beansprucht hat, weil ich nämlich wissen musste, wann ist die Nadel kaputt? Ja, da gab es so eine Faustregel, dass man sagte, nach 1000 Stunden Musikgenusses muss man den Diamanten erneuern, dann ist er hin. Und nach 100 bereits muss man einen Saphir erneuern. Auf dieser häuslichen Plattenwechselanlage war natürlich nur ein Saphir drin. Der hat 7 Mark gekostet oder 8 Mark. Das war noch nicht einmal sehr viel. Diamant, das Zehnfache dann ungefähr damals. Ne? Gut, und da musste ich immer sehen, wann habe ich die 100 Stunden voll, dass ich wieder mir einen neuen Saphir kaufen muss. Dieter Kroll blickt mittlerweile mit einem gewissen Abstand durchaus kritisch auf seine Sammlerkarriere, wie er es nennt. Und doch ist er immer noch irgendwie von ihr gefangen und verzaubert. Moment, nicht mehr. Aber das steht hier vorne. Da steht's, ja. Ja, es sind heute 2917 Schallplatten, wobei eigentlich nur LPs gezählt werden. Das heißt also die Langspielplatten, die auf 33 laufen, das habe ich also Schneewittchen und Dornröschen halt dabei nicht mehr mitgezählt, obwohl ich die immer noch besitze. Und es sind 1553 CDs mittlerweile. Number 9, Number 9, Number 9, Number 9, Number 9. Also jeder Komponist, der irgendwo auftaucht auf diesen Tonträgern, wird mittels dieser Nummer dokumentiert. Das heißt also hier Komponistenfindex grob. Das sieht so aus. Number 9. Ich schlage auf. Number 9. Number 9. César Franck. Da gibt es eine Platte, die heißt DK74. Das heißt natürlich Dieter Kroll, Platte Nummer 74. Die 74. Platte, die ich mir gekauft habe in meinem Leben. Kann ich genau nachschlagen, was das für eine Platte ist. Das steht irgendwo. Das ist die Platte. Ich glaube, ich weiß es fast sogar auswendig. Muss ich halt nur hier mich in den Wu zurechtwählen. Das fängt also 1967 an, dieses Verzeichnis. Und da ist schon DK60, DK74. Das ist die Symphonie in D-Moll. Natürlich, was soll es sonst sein? Angeschafft am 19.07. des Jahres 1971. Gibt es mittlerweile auch auf CD. Walter Benjamin schrieb über das Sammeln: Dem Sammler ist in jedem seiner Gegenstände die Welt präsent. Und zwar geordnet. Geordnet aber nach einem überraschenden, ja dem profanen, unverständlichen Zusammenhang. Man erinnere doch nur, von welchem Belang für jeden Sammler nicht nur sein Objekt, sondern auch dessen ganze Vergangenheit ist. Vorbesitzer, Erstehungspreis, Wert und so weiter. Dies alles rückt für den Warensammler in jedem einzelnen seiner Besitztümer zu einer magischen Enzyklopädie, zu einer Weltordnung zusammen, deren Abriss das Schicksal seines Gegenstandes ist. Man braucht nur einen Sammler zu beobachten, wie er die Gegenstände seiner Dingwelt handhabt. Kaum hält er sie in Händen, scheint er inspiriert durch sie, scheint wie ein Magier durch sie hindurch in ihre Ferne zu schauen. Meine Oma hat erzählt, dass Vater schon als Dreijähriger alles Mögliche gesammelt hat, ob es Steine waren oder Blätter. Taschen waren immer voll, Sammelsurium. Dann fuhr Vater zur See, hat auch Banknoten gesammelt, Briefmarken und so weiter und wollte eigentlich einen Handel treiben hier in Hamburg mit Briefmarken, Münzen, Banknoten, was er eben angesammelt hat in seiner Seefahrtzeit. Und damit das Geschäft ein bisschen netter aussieht, hat er ein paar Masken, was weiß ich, Speere oder sowas aus Afrika, aus aller Welt mit ins Geschäft gehängt. Und so fing alles an, dass so Nachkriegszeit, sowas kannte man vielleicht mal aus dem Buch, aber hat sowas überhaupt noch nicht gesehen. ...1954 hatte Harry Rosenberg am Elbufer seinen Hafenbazar eröffnet. Mit den Mitbringseln seiner eigenen Reisen und dem Nachlass eines gewissen Captain Hase legte er damals den Grundstock eines einmaligen Museums. Schnell hat sich dann unter den Seefahrern herumgesprochen, dass man in Hamburg seine karge Heuer durch Handel mit Kuriositäten aus aller Welt aufbessern konnte. Harrys Hafenbazar in der Bernhard-Nocht-Straße 69 wurde zum ersten Anlaufpunkt für viele Weltreisende und schon bald zur größten Rumpelkammer der Welt. Im Oktober 2000 übernahm Karin Rosenberg nach dem Tod ihres Vaters das Geschäft. Also dass deutsche Seeleute bringen, das ist seit na gut 30 Jahren vorbei. Es bringen Seeleute aus den jeweiligen Ländern, zum Beispiel Burmesen, Indonesier, Inder, Afrika sowieso, die ganze Küste. Dann kaufe ich auch Sammlungen auf, Straßenankauf, dass jemand was vorbeibringt, irgendwie, dass der aus dem Urlaub was gekriegt hat und dass man damit überhaupt nichts anfangen kann. Dann tausche ich natürlich auch. Ne? Ja, und so, ja, ein kleiner Teil kommt über den Import und ja, so setze ich das hier zusammen. Das macht das für mich auch interessant. Ich weiß nie, was kommt. Und das ist natürlich auch ein Kribbel für mich. Also einst Harrys, heute Tochter Karins, gigantischer Bazar in unmittelbarer Hafennähe und damit im Dunstkreis von Hafenstraße und Reeperbahn bietet ein schier unentwirrbares Sammelsurium von exotischen Kuriositäten und Raritäten aus aller Welt zum Verkauf an. Fragile Schattenspiele aus Indonesien, furchterregende Geisterfiguren aus Neuguinea, eindrucksvolle Fruchtbarkeitspuppen der Ashanti, aufsehenerregende Kriegermasken aus Zaire, präparierte Skorpione, Muscheln, Schneckenhäuser und vieles Verrückte mehr. Es kommt der Tag, da will man hinaus in die Fremde. Alles viel zu klein. Es ist so vielfältig hier. Ich kann das alles gar nicht wissen, dann wäre ich siebenfacher Professor. Aber ich weiß eben eine ganze Menge, wo es herkommt, weiß ich. Es kommt der Tag, da fließt man in die Fremde. Und frag nicht lang. Ich kann sagen hier, das kommt aus Burma, das kommt aus Thailand, das kommt aus Indien, das weiß ich immer. Ich unterhalte mich mit anderen Sammlern, die hier kommen und dann frage ich nach deren Wissen. Aber manchmal hört man auch drei verschiedene Geschichten zu einem und dem gleichen Stück. Thank you. unsere frühen Vorfahren nicht gesammelt hätten, wären sie im nächsten Winter, während der erstbesten Dürreperiode, mit Sicherheit elendig verhungert. So gehört die sogenannte Vorratswirtschaft bis heute zu unserem Alltag. Doch hatte das Sammeln ursprünglich den Sinn des Zusammentragens von Gegenständen zum Zweck des Verbrauchs, so diente es mehr und mehr nicht nur dem reinen Lustgewinn, sondern auch dem Stillen der eigenen Wissbegierde. Poggio Bracciolini, ein Schwärmer aus dem Kreis von Cosimo de' Medici, wurde im 15. Jahrhundert zum begeisterten Sammler griechischer und römischer Skulpturen, alter Münzen und Medaillen. Ihm ging es vor allem darum, die alten Dinge zu befragen, von ihnen Antworten zu erhalten. Vielleicht zum ersten Mal wollte einer wissen, wo stammt das alles her? Und Bracciolini begann eine leidenschaftliche Beschäftigung mit der Vergangenheit. Für mich ist ja das Plattensammeln wie auch das Beschäftigen mit Musik, als würde man in einem Lexikon nach einem bestimmten Stichwort suchen. Das heißt, es hat für mich Informationswert. Also wenn ich wissen will, wie klang die Musik von Philippe de Vitry im 14. Jahrhundert oder so. Ne? Also einfach aus einer Art historischen Interesses heraus. So höre ich dann auch Musik. Erinnerung zu rufen oder um mich überhaupt in Kenntnis zu setzen. Mit methodischem Vorgehen und der intellektuellen Lust am Klassifizieren und Ordnen, gewissermaßen über sich selbst hinaus zu gelangen. Ach, wie mich das aufregt, ach, wie mich das aufregt, ach, wie kann sich sehen, wo was steht, ich muss es haben. Und was ich mause, kaum habe ich es zu Hause. Mein Kopf ist dumpf und leer und ich bin gar nicht sinnlich mehr und ich schmeiß den ganzen Dreck weg. Haben, festhalten, besitzen. Seien wir ehrlich, nicht selten auch, um sich Geltung zu verschaffen. Denken wir an Dagobert Duck, einem wirklich hingebungsvollen Sammler, der am liebsten jede Goldmünze dieser Welt an sich reißen und in seinem Bunker deponieren möchte. Allein, um sie sein Eigen nennen zu können und sich darin zu suhlen wie ein Kalb im Klee. Oder auch Don Juan, der ja nicht etwa aus Liebe mit den Damen seiner Epoche das Abenteuer suchte, sich und anderen vielmehr ständig beweisen musste, dass er begehrenswert, charmant und raffiniert genug war, um sie alle wenigstens einmal aufs Kreuz legen zu können. Geld oder Liebe? Der Besitz der Objekte soll beweisen, dass sein Sammler etwas Besonderes und ihrer wert ist. Deshalb sind auch oft ausgerechnet sogenannte neureiche, ausgeprägte Sammler. Diese oder jene Objekte tragen zu ihrem Identitätsgefühl bei, fungieren als Quelle der Selbstdefinition, scheinen ein Gefühl des Stolzes und der Überlegenheit zu rechtfertigen. Was man hat, hat man schon wieder nicht mehr. Und was man besitzt, hat man schon wieder verloren. Nur das, wonach man sich sehnt, besitzt und hat man. Robert Walser. Ach, wie mich das aufregt. Ach, ach, wie mich das aufregt. Wie mich das aufregt. Wie mich das aufregt. Ach, ich kann's nicht sehen, wenn wo was steht. Ich muss es haben. Kaum bin ich zu Hause, ach, ist mein Kopf vollkommen leer. Ich bin gar nicht sinnlich mehr. Wie mich das aufregt. Und ich schmeiß den ganzen Dreck weg, weg, weg. Ja, also wegwerfen, da habe ich ein ganz großes Problem mit. Ne? Ist ja so, dass wenn man etwas hat, was man wegwerfen will, sich immer überlegen muss, kann das noch irgendwie jemand anders brauchen. Also Müll sammle ich noch nicht, aber alles, was noch irgend geht, versuche ich nochmal zu reparieren, dass das irgendwie erhalten bleibt, aber wegwerfen, ne. Ein konkretes Beispiel. Das Haus, in dem ich jetzt wohne, als wir das bezogen haben, haben wir eine Altpapiertonne vorgefunden, voll mit Büchern. Ich kann keine Bücher wegschmeißen, das ist mir nicht möglich. Gut, einige Bücher waren wirklich schon Schwarten, die also nicht weiter zu verwenden waren. Das kann ich nicht. Das ist so, als würde ich mir einen Finger packen. Ich kann das nicht. Ich habe das noch nie gemacht und ich will es auch nicht. Etwas wegzuwerfen aber kann auch sehr befreiend sein. Es gibt Menschen, die ersticken ganz einfach in ihrem Konsummüll. Ersticken in Dingen, die sie über Jahre geradezu zwanghaft zusammengerafft haben. Ursula H., bis vor 10 Jahren technische Zeichnerin, dann arbeitslos. Täglich kam sie mit Tüten bepackt nach Hause und in ihrer Drei-Zimmer-Wohnung türmten sich Gurkengläser, Videokassetten und Arztromane. Mittendrin die kranke, bettlägerige Mutter Margarete, 74. Schließlich wurden beide gefunden, tot zwischen ihrem Müll. Todesursache, das Messi-Syndrom. Ausgelöst wird diese schwere Depression durch einen Verlust, über den der Betroffene nicht hinwegkommen kann. Deshalb kauft er wahllos Dinge, die er nicht braucht, wirft aber gleichzeitig nichts mehr weg, weil er nie wieder etwas verlieren möchte. Merke, man muss auch loslassen können. I know the end is near, and so I face the final curtain. Ah, my friend, I saved clean. I state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I travel each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Nach der Trauerfeier wird der Sarg zur Grabstätte gebracht. Die Träger versenken den Sarg in die Erde. Der Pastor spricht ein Gebet und ein paar Worte zum Abschied. Dabei wirft er zumeist 3 Handvoll Sand auf den Sarg und spricht dabei: Von Erde sind wir genommen und zu Erde müssen wir wieder werden. Oder: Erde zu Erde, Asche zu Asche und Staub zu Staub. An einem normalen, schönen Sommerwochenende werden Sie sehen, dass der Friedhof bevölkert ist von Familien, die spazieren gehen, die unseren Rosengarten besuchen, die unseren Naturlehrpfad aufsuchen. Sie werden aber auch an ganz normalen Abenden feststellen, dass Inlineskater ihre Runden fahren, dass viele, viele Fahrradfahrer unterwegs sind. Und da merken wir immer wieder, was für eine Gratwanderung es bedeutet, einerseits den Lebenden gerecht zu werden und andererseits die Trauernden nicht zu stören, halt auch die Pietät zu wahren. Uns ist daran gelegen, immer wieder ein Gleichgewicht zu finden zwischen der Ruhe und der Besinnung und dem Leben auf der anderen Seite. Natürlich bleibt es nicht aus, dass auch mal ein Liebespaar hier mit einer großen Decke unter den Rhododendren. Ach, wissen Sie. Mit seinen 400 Hektar ist der Ohlsdorfer Friedhof der größte Friedhof der Welt. Mehr noch, er ist Hamburgs weitläufigster Park und gilt mit seinen historischen Grabmalen, seinen 800 Plastiken und der eindrucksvollen Gartenarchitektur als Kunstwerk internationalen Ranges. Eigentlich wollen wir ja gar nicht sterben, aber wenn es dann mal soweit ist, möchten wir verbrannt werden. Die Asche topft ihr dann bitte in den gelben Sack. Ich möchte ein einfaches Begräbnis in einem umweltverträglichen Sarg. Blumen und Kränze können sich die Leute sparen. Getrauert werden soll auch nicht. Als Begräbnislied sollte The Show Must Go On von Queen gespielt werden. Grabinschrift: Hier wird Margit Becker kompostiert. Der Name wurde von der Redaktion geändert. Ich habe noch kein Geld, um zu sterben, weil die Friedhöfe kosten einfach zu viel. Wenn ich aber sterben müsste, dann müsste ich mich beeilen, weil die Sondermüllgebühren steigen ins Unermessliche. Bleibt nur noch die Möglichkeit, den grünen Punkt zu beantragen und mich in die gelbe Tonne zu legen. Die Beerdigungsgebräuche sind sehr viel platzsparender geworden im Laufe der letzten Jahrzehnte. Sabine Blum ist Pressesprecherin des Hamburger Friedhofs Ohlsdorf. Inzwischen ist es so, dass sich jeder Vierte anonym beisetzen lässt. Es werden dafür bestimmte Rasenflächen vorgehalten. Die Beisetzung findet statt ohne die Angehörigen. Das ist allgemein der Trend. Je weiter sie in den Norden gehen, desto deutlicher werden sie feststellen, dass die Feuerbestattung auf dem Vormarsch ist. Das heißt, 70% aller Hamburgerinnen und Hamburger lassen sich einäschern. Und das traditionelle Sarggrab ist in den Hintergrund getreten. Nur noch ein Drittel der Hamburger lassen sich im Sarg beisetzen inzwischen. Und im Süden sieht es noch etwas anders aus. Die Beerdigungsunternehmer sind unverkennbar in Trauer. Todunglücklich haben sie einen neuen, negativen Trend in der bundesdeutschen Bestattungskultur ausgemacht. Die Billigbeerdigung, die aus ihrer Sicht eines belegt, den Verfall der Pietät im Umgang mit den Verstorbenen. Die unbestreitbare Wahrheit ist, dass sich die Pietät, also die Bestattung von Menschen in Würde, keineswegs primär über den Preis definieren lässt, wie es die Branche gern glauben machen will. Immer mehr Deutsche müssen bei der Beerdigung eines geliebten Verstorbenen sparen. Kleinverdiener und Bezieher von Arbeitslosen oder Sozialhilfe haben nämlich keine Wahl. Andere Bürger wollen aus unterschiedlichsten Gründen ganz bewusst eine alternative Bestattung mit anderen kulturellen Impulsen und Ritualen. In dieser neuen Bestattungskultur hat auch ein kostspieliger Sarg nur beschränkten Statuswert. Eine Trauerfeier muss heute nicht mehr nach einem ganz bestimmten Muster abgehalten werden. Das heißt, wenn eine Trauergemeinde es wünscht, dass die Kapelle mit rosa Luftballons geschmückt wird, so ist das selbstverständlich möglich. Wir begrüßen das sogar. Auch die Rolling Stones als Hintergrund einer Trauerfeier sind nicht mehr das Unübliche. Hierzulande verbietet ein Gesetz weiterhin die Aschenverstreuung. In Kalifornien bestand ein ähnliches Verbot, bis Karen Leonard, eine Mitstreiterin der Bestsellerautorin Jessica Mitford, The American Way of Death, einen Rechtsstreit gegen die Lobby professioneller Leichenbestatter anstrengte und gewann. In Frankreich muss mittlerweile jeder Anbieter von Pompes Funèbres Dienstleistungen, genau wie ein Restaurant, seine Preisliste ins Fenster stellen. In Österreich, so heißt es, sollen dezent gekleidete Damen und Herren versuchen, vorzutäuschen, dass vereinsamte Kunden nicht mutterseelen allein zu Grabe getragen werden. Gegen angemessene Gebühr, versteht sich. Bei einem Online-Kondolenzbesuch auf einer österreichischen Website entzündeten zahlreiche Menschen virtuelle Kerzen, um ihr Mitgefühl für die Terroropfer in New York und Washington auszudrücken. Sicher wäre es möglich, auf diese Weise auch das Andenken anderer Verstorbener zu ehren, gleichgültig wo sie begraben sind oder ihre Asche verstreut wurde, und weitaus wirksamer als mit rasch welkenden Blumen. Unsere radikal veränderte Gesellschaft erfordert endlich Bestattungsalternativen. Natürlich ist die Zeit der ganz aufwendigen Begräbnisse inzwischen vorbei. Ich denke, dass wir als Friedhof nicht den moralischen Zeigefinger erheben sollten und von Entsorgungsmentalität sprechen sollten. Ein Viertel aller Hamburger lassen sich anonym beisetzen, das ist richtig. Aber viele haben es sich auch wohl überlegt. Und ich habe mit Angehörigen gesprochen, die mir auch immer wieder klar machen, dass anonym nicht vergessen heißt. Viele genießen die großen anonymen Rasenflächen, kommen dort mit anderen trauernden Angehörigen ins Gespräch. Und wenn sie zum Beispiel unsere großen anonymen Urnenhaine besuchen, so werden sie feststellen, auch hier liegen immer Kränze, es gibt immer frische Blumen. Natürlich gibt es auch Verstorbene, die entsorgt werden, sicherlich. Aber es sind Einzelfälle, da bin ich sicher. Ich muss Ihnen allerdings auch sagen, dass wir hier im Beratungszentrum auch häufig mit Angehörigen zu tun haben, die kommen und sagen, bitte, machen Sie es rückgängig. Wir haben uns im Vorfeld nicht überlegt, wie wichtig eine Grabstätte ist, an der wir unsere Trauer ausleben können, eine Grabstätte, die mit dem Namen des Toten verknüpft ist. Dann lassen wir schon auch Umbettungen vornehmen. Wenn der Begriff der zunehmenden Entsorgungsmentalität die Runde macht, wird zurzeit vor allem über die erfolgreichen Sarg-Discounter in den Großstädten lamentiert. Und über den Trend zum Pappsarg. Peacebox heißt er offiziell und kommt aus der Schweiz. Dieser ökologische Faltsarg, aus einem Stück gefertigt und mit wissenschaftlich nachgewiesenen Umweltqualitäten, besteht zu 60% aus chlorfrei recyceltem Altpapier und nur 40% neuem Zellstoff. Seine aufgedämpfte Holzstruktur wirkt zugleich als wasserabweisende Imprägnierung. Verwendet werden nur Leime aus rein pflanzlichen Bestandteilen. Die separate Innenwanne ist absolut wasserdicht. Eine einzelne Person kann den Sarg ohne Werkzeug in nur wenigen Minuten zusammenbauen. Gegenüber dem klassischen Holzsarg zeichnet er sich durch sein geringes Eigengewicht, 12 Kilo, und seine Belastbarkeit von 200 Kilogramm aus. Hinzu kommt ein Minimum an Lagerplatz. Auf nur 4 Quadratmetern lassen sich problemlos 150 Särge unterbringen. In vielen europäischen Ländern ist die Peacebox bereits über das Experimentierstadium hinaus und hat es inzwischen zur erfolgreichen Serienproduktion gebracht. In Deutschland hingegen wird die Beisetzung in dem Ökosarg bislang nicht erlaubt. Und deutsche Bestatter wehren sich vehement gegen eine Änderung der Gesetze. Ach, wissen Sie, ich halte es da mit der Tradition. Ich denke, dass wir schon die Sargbeisetzung im Sarg aus Holz vollziehen lassen sollten. Wir achten sehr genau darauf, dass wirklich nur umweltverträgliche Särge ins Erdreich gegeben werden. Und wenn es dann irgendwann der Sarg aus Pappe wird, gut, ich denke, auch das ist eine Möglichkeit. Und wir werden uns da nicht sperren. An der Verpackung zu sparen, ist das letztlich auch eine Frage der Pietät und der Würde des Menschen? Mehr und mehr verbreitet sich die erhellende Erkenntnis, dass der oder die geliebte Verstorbene von einem teuren Sarg zumindest nicht den geringsten Vorteil hat. Die größte Ehre wird doch jenen Toten zuteil, die in der Erinnerung ihrer Lieben weiterleben. Allein das ist entscheidend. Ein Stück wahrhaftig empfundener Erinnerungskultur. Wir machen auch auf dem Friedhof Lust auf mehr. Lust auf Grabstätten, die es vielleicht in der Form vor einigen Jahren noch gar nicht gab. Und zum Beispiel planen wir in diesem Jahr, eine Schmetterlingsgrabstätte zu eröffnen. Die Grabstätte wird naturbelassen sein. Wir wollen versuchen, dort Schmetterlinge anzusiedeln, aber die Steine werden auch handwerklich bearbeitet. Schon immer mit dem Monument des Schmetterlings versehen. Und ich denke, das ist zum Beispiel eine unserer vordringlichsten Aufgaben, Friedhofskultur zu enttabuisieren. Wir können uns heute nicht hinsetzen und sagen, die große Grabstätte ist nicht mehr gefragt. Wir müssen neue Angebote ersinnen. Was übrigens die Peacebox betrifft, so wurde in der Schweiz im Rahmen von Friedhofssanierungen und erforderlichen Umbettungen festgestellt, dass dieser Pappsarg schon nach 2 bis 3 Monaten im Boden zerfällt. Bereits 3 Jahre später ist das Material vollständig aufgelöst und hinterlässt keine negativen Rückstände. Und das sollte doch das durchaus verständliche Ziel jeder Friedhofsverwaltung sein. Oder die schnellstmögliche und vollständige Verrottung des Grabinhalts. Im Müll sind wir alle gleich. So konstatierte der 1939 geborene H.A. Schult bei passender Gelegenheit. Er schuf lebensgroße Figuren aus Müll, sogenannte Müllmenschen. Sie seien, so der Künstler, unser aller Ebenbild. Mit seinen, wie er sie nennt, sozialen Skulpturen hat H.A. Schult das ökologische Ungleichgewicht immer wieder zum Thema seiner Kunst gemacht und leistete damit einen besonderen Beitrag zum Umweltbewusstsein. Es gilt, Strategien zur Rettung unseres zugemüllten Planeten zu entwickeln. Die Kunst als eine moralische Instanz zu begreifen, die die Menschen zur Besinnung zwingt. Zitat H.A. Schult. Mein Thema ist der Müll. Ich zeige das Schmutzige, weil ich das Saubere im Kopf habe. eine gesunde Umwelt, eine unversehrte Natur. Oh. Grundlage dieser unversehrten Natur, Grundlage allen Lebens, das nunmehr 3,5 Milliarden Jahre auf der Erde herrscht, ist der Kreislauf der Materie. Das harmonische Verhältnis von Produzenten und Reduzenten. Produzenten, die mithilfe von Sonneneinstrahlung Energie in Materie einspeichern und zur eigenen Erhaltung nutzen. Reduzenten, die das organische Restmaterial auf niederer Energiestufe nutzen und verwerten. In vereinfachter Form sieht das Idealbild solcher Ökosysteme aus wie ein weit verzweigtes Netz aufeinander bezogener Lebewesen. Der Wurm wird vom Vogel gejagt, der Vogel von der Katze, die Katze vom Hund, der Hund vom Menschen. Am Ende aber frisst ausnahmslos alle der Wurm. Das organische Restmaterial, das von allen Lebewesen durch Transpiration, Verdauung oder Tod abgestoßen wird, bereitet er gewissermaßen als symbolischer Anführer letztlich wieder auf, damit es in den Kreislauf der Natur zurückkehren kann. Wenn aber der Wind inzwischen zum Beispiel in Nordafrika nicht mehr allein den Sand durch die Wüste fegt, sondern auch unzählige leere Plastikflaschen, dann ist das eine von der Natur nicht vorgesehene Begleiterscheinung, die unserer industrialisierten Welt zu verdanken ist. Sauberes Trinkwasser in Behälter aus Kunststoff abzufüllen. Zuvor war alles, was die Bevölkerung hier fallen ließ, wieder in die Natur aufgenommen worden. Es war also jenseits der Vorstellung dieser noch der Natur verbundenen Menschen, dass es Materie geben könnte, die derart hartnäckig den Weg zurück verweigert. Ob wir sie ins Recycling tun, sagen wir mal in den gelben Sack oder in den Glascontainer, aber zunächst mal haben wir ja die Flasche ja bezahlt. Ne? Das ist ja das Positive eben bei den Mehrwegsystemen. Da kriegt man ja das Geld für die Verpackung wieder zurück. So dass alles, was wir an Verpackungen sparen, heißt ja, wir haben keine Verpackung gekauft. Wir haben kein Verpackungsmaterial gekauft. Folgt man der Urknalltheorie, so entstand unsere Welt mit einer unerklärlichen Zerstörung, um darin die Geschichte, den Menschen und vielleicht auch die Aliens zu gebären. Zerstörung und Aufbau gehen letztlich also Hand in Hand. Wo wäre etwa das deutsche Wirtschaftswunder geblieben, ohne die Tabula rasa eines verlorenen Krieges, auf der man die bundesrepublikanische Konsumkultur mit ihren sirenischen Verlockungen und übel riechenden Abfallhalten errichtete? In seiner Aktion Breakdown wollte der britische Künstler Michael Landy den Fabrikationsprozess umkehren, der für die wahren Paradiese der überquellenden Dingwelt verantwortlich ist. Im Frühjahr 2001 präsentierte Landy in einem ehemaligen C&A-Palast in der Londoner Oxford Street ein System aus Förderbändern, auf dem seine gesammelten Habseligkeiten von 10 sogenannten Vernichtungsassistenten begleitet in einen riesigen Schredder wanderten. Asche zu Asche, Staub zu Staub. Vielleicht auch als eine Art Kampfansage gegen Pop-Art-Künstler wie Andy Warhol, die in den 60er Jahren all die Abfallprodukte der Konsumgesellschaft zu Kunst erklärten. Für Landys alte Socken jedenfalls, für seine David Bowie-Singles, selbst seinen Saab 900 und, als augenfälligsten Beweis der eigenen Identität, sogar für seinen Pass, sollte nun ganz mephistophelisch nur noch eines gelten. Denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Ich mag Müll. Alles, was staubig ist, schmutzig und dreckig. Alles, was rostig ist, gammlig und speckig. Ja, ich mag Müll. Und was es in so einer Mülltonne alles gibt? Ich habe mir ein Latschen zerfetzt und verschlissen. Schön fleckig, die Schnürsenkel sind auch zerrissen. Die Löcher hat ein kleiner Hund eingebissen. Ich lieb ihn, denn ich mag Müll. Oh, ich. Das war Ex und Hop vom Sammeln, Verwerten und Wegwerfen von Wolf Eismann. Es sprachen Cornelia Schramm und Dietmar Muß. Realisation der Autor. Redaktion Klaus Pilger. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2002. Nächsten Sonntagabend hören Sie in Freistil das Feature 90-60-90. Das Pin-Up-Phänomen von Franziska Glatt. Doch ich lieb sie, denn ich mag Müll. Oh, ich mag Müll. Alles, was staubig ist, schmutzig und dreckig. Alles, was rostig ist, gammelig und speckig.